Frosch ein Jager, dies ist ganz ein lustiger Mann. Man muss grad alle Weile schmunzeln, was der so alles erzählen kann. Er schießt mit nur ein Schuss zwei Hirschen, ja, ja, da kennt's grad alle froh. Und er hat erst vor zwei Tagen mit seiner Faust an Bären das Schloss. Ja, ja, der Toni, unser Jäger, wir lassen ihn so wie er ist. Er sitzt beim Wirt drin in der Stube und hat ein Liter Wein am Tisch. Ja, seinen Rucksack und sein Pfeifen, sei gute Heute, vielleicht ein Witz. Das braucht der Toni heute zum Leben und sonst braucht er nichts. Kommen dann die alten Geschichten, so sitzt man gerne mit ihm zusammen. Und unser Toni in der Mitte, die ganze Stube lässt ihn dann zu. So ist ein richtiges Jagerleben, ah, jeder bleibt bis in der Flur. Wir lassen ihn so wie er ist. Er sitzt beim Wind drin